Kundgabe 4356. Empfangen durch Bertha Dudder am 28.06.1948. Erziehungsmittel. Mahnung zur Liebe. Begreifet es, dass alle Mittel zur Anwendung kommen müssen, soll mein Rettungswerk an euch nicht vergeblich sein. Immer schärfere Erziehungsmittel muss ich gebrauchen, und immer drückender wird die Not die Menschen berühren. Immer weniger Lebensfreude gewähre ich ihnen, denn es ist nötig, weil es dem Ende zugeht. Teilnahmslos verharren die Menschen in ihrer Einstellung zu mir, die nicht für und nicht wider mich ist. Ich muss sie aus der Lethargie des Geistes aufrütteln, auf dass sie sich wenden nach einer Richtung. Sie müssen einen Druck verspüren auf ihren Willen, der sich aber selbst entscheiden muss. Erhöhte Lebensfreude erfüllt nicht diesen Zweck, und darum muss die Not an sie herantreten. Und so werde ich von euch Menschen selbst veranlasst, mich zu zeigen als strengen Gott, wo ich als liebender Vater erkannt werden möchte. Und doch ist meine Liebe Ursache auch für dieses Erziehungsmittel, denn es gilt eure Rettung aus geistiger Nacht. Lange Zeit bleibt euch nicht mehr auf Erden, und wüsstet ihr um euer Los in der jenseitigen Welt, dann würdet ihr dankbar verstehend das Leid segnen, das ich euch sende, um euch zu gewinnen. So aber murret und klaget ihr und zweifelt an meiner Liebe und auch an meiner Existenz. Und so euch Aufklärung gegeben wird, weiset ihr ab, ohne darüber nachzudenken. Ihr werdet verbittert und achtet der Not der Mitmenschen nicht, weil ihr nur an euch selbst denkt. Doch jede dem Nächsten erwiesene Liebestat würde euch das Los auf der Erde erleichtern. Sie würde euer Denken erhellen, euch mich erkennen lassen und euch Kraft geben. Ohne Liebe aber versinket ihr immer tiefer und das Ende überraschet euch. Lasset euch warnen und höret auf meine Stimme. Gedenket nicht nur eurer Not, sondern blicket um euch und suchet zu helfen, wo es nötig ist. Denn nur die Liebe kann euch retten. Nur die Liebe will ich in euch entzünden. Dann brauchet ihr das Ende nicht zu fürchten. Dann seid ihr gerettet vor dem ewigen Untergang. Dann werdet ihr die kurze Erdenzeit nützen, in der rechten Weise. Ihr werdet Kraft empfangen und trotz aller Not ausharren. Ihr werdet mich erkennen und mir treu bleiben, auch im letzten Kampf auf dieser Erde. Ihr werdet standhalten bis zum Ende. Amen.